damit dir Allah das von deinen Sünden vergebe, was vorher war und was später sein wird, und damit er seine Gunst an dir vollende und dich einen geraden Weg leite.